Erster dankt dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Zweiter, das Volk Israel soll sagen, seine Liebe bleibt für immer. Dritter, die Familie von Aaron soll sagen, seine Liebe bleibt für immer. Vierter, alle Menschen, die Gott ehren, sollen sagen, seine Liebe bleibt für immer. Fünfter, ich hatte große Angst und rief zu Gott. Er antwortete mir und machte mich frei. Sechster, Gott ist bei mir. Ich habe keine Angst. Menschen können mir nichts tun. Siebter, Gott hilft mir. Ich werde sehen, wie meine Feinde verlieren. Achter, es ist besser, bei Gott Schutz zu suchen, als Menschen zu vertrauen. Neunter, es ist besser, bei Gott Schutz zu suchen, als wichtigen Anführern zu vertrauen. Zehnter, viele fremde Völker waren um mich herum. Mit Gottes Hilfe besiegte ich sie. Elfter, sie waren überall um mich herum. Mit Gottes Hilfe besiegte ich sie. Zwölfter, sie kamen wie Bienen. Sie brannten wie Feuer in Dornen. Ich besiegte sie mit Gottes Hilfe. Dreizehnter, man stieß mich hart, damit ich falle. Aber Gott half mir. Vierzehnter, Gott gibt mir Kraft. Ich singe für ihn. Er hat mich gerettet. Fünfzehnter, man hört laute Lieder bei den guten Menschen. Gott tut große Dinge mit seiner Macht. Sechzehnten, Gottes Hand ist stark. Gottes Hand tut große Dinge. Siebzehnter, ich werde nicht sterben. Ich werde leben und von Gottes Taten erzählen. Achtzehnter, Gott hat mich hart bestraft. Aber er ließ mich nicht sterben. Neunzehnter, öffnet mir die Tore zum Tempel. Ich will hineingehen und Gott danken. Zwanzigster, das ist das Tor von Gott. Gute Menschen gehen dort hinein. 21. Ich danke dir, Gott. Du hast mich gehört und gerettet. 22. Die Bauarbeiter wollten einen Stein nicht haben. Jetzt ist dieser Stein der wichtigste Stein. 23. Gott hat das gemacht. Wir finden das sehr wunderbar. 24. Gott hat diesen Tag gemacht. Wir wollen uns heute freuen. 25. Bitte Gott, hilf uns. Bitte Gott, lass uns Erfolg haben. 26. Gott segne den, der im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch aus Gottes Haus. 27. Der Herr ist Gott. Er gibt uns Licht. Bringt das Opfer zum Altar. 28. Du bist mein Gott. Ich will dir danken und dich ehren. 29. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt für immer.